1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Mit kleiner Verspätung sind wir da. Wir bitten das zu entschuldigen. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute auch wieder freie Themennacht. Wer also gerne mit mir sprechen möchte, egal über was, der möge bitte diese Nummer hier wählen. 0800 220 50 50 oder uns mailen. domian@wdr.de. Freie Themennacht, aber ich würde ganz gerne auch noch mit euch darüber sprechen, was ihr euch für dieses Jahr 2010 vorgenommen habt, welche Ziele ihr euch gesetzt habt, welche Sehnsüchte ihr vielleicht habt für dieses Jahr und die ihr gerne erfüllen möchtet. Also 2010. Was soll da Großes und Besonderes in eurem Leben passieren? Wenn ihr mir darüber erzählen wollt, sehr gerne 0800 220 50 50. Der erste Anruf heute Nacht heißt Torben und der ist 35. Guten Morgen, Torben. Guten Morgen, Domian. Schönen guten Morgen. Um was geht's? Bei mir geht es um Folgendes. Ja. Ich habe schon mal versucht, dich anzurufen und zwar vor 2 Monaten. Mhm. Da war es da, mein Vater ist damals an Krebs erkrankt, und zwar an Lungenkrebs, und er ist, vor 2 Wochen ist er verstorben. Das tut also, mir sehr leid. Ja, gut. Es war eine ganz schwere Tortur, was er da durchgemacht hat. Also ich habe das selber am eigenen Leib, oder was heißt am eigenen Leib, also per Telefon mit meiner Stiefmutter habe ich das mitgemacht. Und ich war letzte Woche auf der Beerdigung, und es war für mich einfach ein absoluter Horrortag. Weil es die Beerdigung deines Vaters war, oder gab es noch besondere... War die erste Beerdigung, wo ich überhaupt in meinem ganzen Leben war. Also ich bin 35 Jahre und ich war noch nie auf einer Beerdigung und ich habe das noch nie mitgemacht, aber ich habe in der Kapelle von meinem Vater diese Urne gesehen und dieses ganze drumrum, diese Gestecke, und es war einfach für mich, es war so schlimm, also ich habe gezittert am ganzen Leib und ich wusste gar nicht, was ich machen sollte in dem Moment. Also der Anblick der Urne ist natürlich wirklich etwas ganz Furchtbares, weil man dann die Endgültigkeit vor Augen geführt bekommt und natürlich dann auch irgendwie so das Gefühl hat, das ist jetzt mein Vater, ne, den du da in der Urne vor dir hast stehen sehen. Oder was du da stehen hast sehen. Wie war dein Verhältnis zu deinem Vater? Sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Also wir haben regelmäßigen Kontakt gehabt, obwohl ich 300 Kilometer von ihm weg wohne. Und aber wir haben also bestimmt 3-4 Mal die Woche haben wir telefoniert. Ja. Und er ist auch öfters zu mir gekommen hier, wo ich wohne. Und oder ich bin noch mal hochgefahren zu ihm mit meinen Leuten, also von meinen Schwiegerleuten. Jetzt in der Krankheitsphase jetzt in den letzten Wochen, hast du ihn da auch öfter besucht? Einmal habe ich ihn gesehen, ja. Warum nur einmal? Weil er es nicht wollte. Er hat selbst meine Mutter, hat er aus dem Krankenzimmer geschmissen. Ach. Er ist einfach, er konnte es wahrscheinlich selber nicht mehr ertragen. Er ist auf 42 Kilo ist er runtergemagert. Was konnte er nicht ertragen? Dass ihr bei ihm wart dann? Oder dass er gedacht hat, ihr könntet den Anblick nicht ertragen und wollte deshalb nicht, dass ihr kommt? Ich denke mir mal, das ist, mein Vater hat immer, er war bei der Bundeswehr sein ganzes Leben lang und er war stationär, er war ein Pilot und ich war immer ein starker Mann und dass er das wahrscheinlich nicht ertragen hat, dass so ein starker Mann, wie er immer war, auch bei uns zu Kindern. Und wollte sich vor euch dann nicht so zeigen, so gebrechlich Ich denke mir mal so, ja, dass es so war. Hat dich das gekränkt, dass dein Vater dich nicht sehen wollte in seiner wahrscheinlich schwierigsten Zeit des Lebens, seines Lebens? Ja, schon, ja. Das heißt, du konntest dann auch eigentlich so gar nicht von ihm, während er noch lebte, Abschied nehmen? Nein, konnte ich nicht, nein. Ja. Bei mir hat dann das Telefon geklingelt und dann war halt meine Stiefmutter am Telefon und hat gesagt, dass mein Vater verstorben ist, ja. Durfte denn die Stiefmutter in der allerletzten Phase dabei sein? Sie war dabei, ja. Ja, sie war dabei, ja. Also war da schon ein Verhältnis, welches das erlaubt hat, dass sie dabei sein durfte? Ja, er hat halt zum Schluss sehr viel Morphium bekommen und was ihn auch dann ruhig gestellt hat oder beziehungsweise was seine Schmerzen gestillt hat. Er war dann zum Schluss, er war ja auch querschnittsgelähmt zum Schluss. Er konnte seine Beine überhaupt nicht mehr bewegen und es war einfach der blanke Horror. Ist er in einem Krankenhaus gestorben? Da gibt es so ein wie Sterbebett, ne, heißt es dann. Er wollte eigentlich noch zu Hause sterben, aber das haben die Ärzte dann, es ging halt nicht mehr, hat nicht mehr funktioniert. Du sagst, dein Vater war an Lungenkrebs erkrankt. An Lungenkrebs, ja. Wie alt ist dein Vater eigentlich geworden? 62. 62. Ja. Wie lange hat er mit dieser Krankheit gekämpft? 3 Monate. Ach, insgesamt 3 Monate. 3 Monate, ja. Wie hat er die Diagnose da aufgenommen vor ein paar Monaten, als er das erfahren hat? Es ging einfach, er hatte nur Schmerzen in der rechten Hand. Und er hat immer zu mir gesagt, ich habe so Schmerzen in der rechten Hand. Und da habe ich immer zu ihm am Telefon gesagt, Vater, dann musst du zum Arzt gehen. Geh einfach zum Arzt und dann ist es gut. Und dann ist er zum Arzt gegangen, zu einem Chirurgen. Und da hat der Chirurg zu ihm gesagt, er kann überhaupt nichts feststellen, es ist nichts, es ist keine Sehnscheidentzündung, es ist gar nichts. Er wird ihn zum Internisten überweisen. Und der Internist hat dann zu ihm gesagt, okay, er ist sich nicht seiner Sache sicher, er möchte gern, dass er in eine Computer... Computertomographie oder... CT, in CT, so eine Röhre reinkommt, ja. Und dann ist er dann auch reingekommen und dann hat er ihn gleich ins Krankenhaus geschickt und das Krankenhaus hat gesagt, er ist total verkrebst, er ist fertig. Wie hat er darauf reagiert? Da ist er aggressiv geworden, ja. Er wollte sofort aus dem Krankenhaus raus, er wollte zu Hause sein und meine Stiefmutter hat extra alles gekauft, Pflegebett und alles Mögliche, alles, was man braucht. Es war also eine ganz schlimme Zeit auch für meine Stiefmutter, das muss man dazu sagen. Also sie hat wirklich auch Qualen durch meinen Vater erlitten, weil mein Vater dann, der ist so explosiv geworden. Ja, er ist richtig bösartig geworden. Und ich habe ihn immer beruhigen müssen am Telefon, wo ich habe gesagt, jetzt hör doch auf, vielleicht geht's wieder, vielleicht kriegt man irgendwas. Du hast Chemotherapie, du hast Bestrahlung, du hast das und das, aber es hat einfach nichts angeschlagen bei ihm. Hast du denn, als er im Krankenhaus lag, dann zum Schluss dort nochmal mit ihm telefoniert? Nee, im Krankenhaus. Das ging nicht mehr. Also ich war nur einmal noch bei ihm und leider, war es zu wenig, ja. Jetzt hast du deinen Vater verloren. Jetzt habe ich meinen Vater und meine Frau ist gerade 4 Wochen vorher gegangen, ja. Ich habe eigentlich alles im Moment so verloren. Das heißt, dir geht es sehr schlecht eigentlich. Mir geht es. Das muss man so sagen. Ja. Die Frau verlassen, die Freundin verlassen, Frau verlassen und der Vater gestorben. Und dann das Gefühl, nicht mehr richtig Abschied genommen zu haben. Ich fühle mich einfach jetzt im Moment sinnlos in dem Leben. Ja, ich bin alleine. Und bin einfach nur, du stehst morgens auf und weiß gar nicht, was soll ich jetzt machen. Ja. Wie trauerst du, Torben? Wie trauere ich? Ja, ich trauere innerlich und ich merke, dass mich irgendwie alles zerfrisst. Es gibt keine Geschwister? Ich habe einen Bruder, der war noch nicht mal bei der Beerdigung. Wie soll ich dir sagen? Und es ist einfach schlimm. Ich hätte gern, ich habe keinen, wo man mit reden kann, ja. Dass meine Frau mich verlassen hat, das tut mir schon sehr, sehr weh. Ja. Weil da hängen auch Kinder dran. Ach so, ihr habt Kinder zusammen. Wie alt sind die Kinder? Wieder? Wie alt sind die Kinder? Jetzt Die eine ist jetzt 10 geworden, dann auch einer 7 und die andere ist 3. Das sind eure gemeinsamen Kinder? Eins ist unser gemeinsames Kind, aber die anderen zwei habe ich mit großgezogen, wo sie klein waren. Ja. Ja. Ist denn dieses im Sinne der Kinder geregelt, dass du, ich gehe mal davon aus, dass die Kinder bei der Frau sind? Die sind bei der Frau, ja. Dass du aber auch die Kinder triffst und gibt es da eine einvernehmliche... Ja, ich habe sie alle 2 Wochen übers Wochenende, ja. Aber es ist jetzt halt nicht die Hilfe. Nein, natürlich nicht. Du kannst ja mit den Kindern auch darüber nicht so sprechen, das ist klar. Nee, vor allen Dingen, ich hätte sie an diesem Wochenende gehabt. Ich habe gesagt, mein Vater ist ja freitags gestorben. Mhm. An diesem Wochenende hätte ich sie gehabt. Und da habe ich aber meine Frau angerufen und habe gesagt, ich möchte dich bitten, die Kinder abzuholen, weil ich kann sie an diesem Wochenende nicht nehmen. Mhm. Ich glaube, so wie du das jetzt gerade schilderst, natürlich, das habe ich ja schon sehr oft hier gesagt, dass jeder Mensch mit seiner Trauer letztendlich alleine ist. Da kann einem niemand wirklich helfen. Mhm. Aber man kann schon eine Erleichterung finden. Man kann eine Erleichterung finden, indem man sich mit Menschen unterhält darüber. Mhm. Indem man sein Herz ausschüttet. Ja. Wenn man dann wieder für sich alleine ist, ist der Schmerz natürlich immer noch da, aber ein bisschen hat es gut getan. Also der Austausch. Mhm. Wenn du sagst, dass du ganz alleine da stehst, du hast den Trennungsschmerz mit deiner Frau zu verkraften, du hast den Tod deines Vaters gerade erlebt, brauchst du Menschen, mit denen du sprichst? Mhm. Ich finde, das ist das A und O. Du musst jemanden, das ist wahrscheinlich auch der Grund deines Anrufes hier heute Abend. Ja, natürlich. Und wenn du da alleine bei dir zu Hause sitzt und das nur mit dir selbst ausmachst, ich glaube, das können die wenigsten Menschen. Es gibt vielleicht so ganz starke Persönlichkeiten, was heißt stark, also die das so können, die so veranlagt sind. Ja. Aber die meisten nicht. Und das ist auch nicht schlimm. Das ist auch kein Manko, wenn man das nicht kann. Nee, du hast keinen guten Freund, keinen engen Freundeskreis? Nee, praktisch bin ich hier. Ich bin damals wegen meiner Frau hier runtergezogen. Was heißt hier runter? Also nach Pforzheim. Ah, ja. Ich komme ja normalerweise zwischen Köln und Bonn, habe ich normal gewohnt und bin eigentlich wegen meiner Frau hier damals runtergezogen. Und da sind keine Leute, die du ich kennst? Ich habe überhaupt keinen hier. Mhm. Überhaupt. Ich bin ganz alleine. Mhm. Also ich habe schon Bekannte, aber die helfen keine Freunde. Ja. Ja, Bekannte können in so einer Situation nicht helfen. Ja, das müssen eigentlich nur gute Freunde machen. So, pass auf, Tauben, ich würde dir Folgendes vorschlagen. Also wir überlegen jetzt mal im Hintergrund, was wir dir an konkreten Adressen nennen können. Vielleicht wäre eine Trauergruppe gut für dich, vielleicht wäre ein Therapeut gut für dich. Wir überlegen mal. Heute Nacht ist Simone hier als meine Psychologin, die im Hintergrund arbeitet, die würde dich gleich zurückrufen. Okay. Manchmal ist es sehr hilfreich, wenn man in eine Trauergruppe geht. Da hat man einen regelmäßigen Zeitpunkt, wo man hingeht. Da sind andere Menschen, die auch einen großen Verlust erlebt haben. Und man muss nicht Theater spielen da, weil alle genau das empfinden, was man selbst auch empfindet. Ja. Lieber Torben, wir machen das so bitte. Du legst auf und wir werden uns gleich bei dir melden. Domian, ich bedanke mich auf jeden Fall für dein Gespräch, ja? Sehr, sehr gerne. Alles Gute wünsche ich dir von Herzen. Wünsche ich dir auch. Dankeschön, tschüss. Gute Zeit, tschüss. Dankeschön, tschüss. 0800 220 5050 und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Katrin ist hier und die ist 31. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Hallo Katrin. Um was geht's Hi. Bei dir? Ich möchte an dieser Stelle all meinen Mit-Twitterern eine wunderbare gute Nacht wünschen, denn die hören dir jetzt alle zu. Ach. Denn genau, es ist unser Ritual, dich jede Nacht quasi in Echtzeit zu twittern. Ach, das ist ja irre. Das heißt, das da gibt ist ganz es. Wunderbar. Das Und heißt, zack, es sind 21 neue Tweets, seitdem ich das gesagt habe. Pass mal auf, Katrin. Alle Menschen sind ja in der neuen Internetwelt genau. nicht so ganz bewandert. Erklär doch mal für jemanden, der gar nicht so richtig Bescheid weiß, was ist Twitter und Twittern? Was ist das? Erklär es mal. Alles klar. Ich erkläre das jetzt im realen Leben, bin ich dazu übergegangen, wenn mir jemand sagt, erklär mal Twitter, einfach nur den Kopf zu schütteln, mitleidig zu lächeln und weiterzugehen. Machst du hier mal eine Ausnahme? Ich mache ausnahmsweise, genau. Ich erzähle es. Und zwar sieht es so aus. Das ist eine Internetplattform. Du legst dir einen Account an, du hast quasi ein Profil, du wählst einen Namen für dich und ein Foto, wenn du magst. Und im Prinzip bloggst du. Mhm. Also du hast 140 Zeichen zur Verfügung und die kannst du ins Netz stellen. Mhm. Und da kann man über alle möglichen Themen und wirklich über Gott und die Welt kann man sich unterhalten. Tatsächlich über Gott und die Welt. Ja. Und um dir zu erzählen, warum wir dich betwittern oder warum ich dich twittere, macht es Sinn, kurz zu erzählen, wie ich überhaupt dazu gekommen bin. Ich habe am Wahlsonntag angefangen, musste meinem Frust über den Ausgang Luft machen und habe über eine Nachrichtenseite den Twitter-Link gefunden. Mhm. Habe mich dann da angemeldet und habe festgestellt, dass wenn ich in diesen 140 Zeichen am Ende einen Hashtag, so heißt es, also eine Raute und danach zum Beispiel Bundestagswahl oder eben Domian eingebe, dass ich dann entsprechend untereinander alle Tweets, so heißt es, alle Beiträge von allen Twitterern sehe, die eben den gleichen Hashtag hinten dran hängen. So habe ich also am Wahlsonntag den Wahlsonntag getwittert und witzigerweise dann am Montag auch mit einigen Bekannten vom Sonntag deine Sendung. Und das ist zu einer wunderbaren Institution geworden. Und so fing es an, das ist dann noch gar nicht so sehr lange her. Für mich nicht, richtig. Das heißt, ihr seid, wie viel seid ihr, weißt du es? Ich habe nicht die leiseste Ahnung, wie viele wir sind. Das können ganz viele Leute sein. Ihr seid in Realzeit dabei. Richtig. Also hier findet gerade ein Gespräch statt und ihr twittert, wie fandst du das? Domian hat scheiße geredet oder das war bewegend oder irgendwas. Ich habe zum Beispiel schon mal rausgesucht, also gestern hat mir total gut gefallen, einer meiner Twitter-Freunde der ersten Stunde, der Black Bassett, ach, ich bin heute ungeschickt, tut mir leid. Da hattest du dann jemanden rausgedrückt, aus Versehen. Genau. Genau, wunderbar. Danach direkt, Domian ist heute ungeschickt, Mensch, kickt dauernd Anrufer raus. Ja. Sowas steht dann da. Heute stand, also tatsächlich fängt es um 12 Uhr an, dass mal gefragt wird, hey, wer ist denn dabei? Gleich, ja, hier, ich auch, ganz wunderbar. Und Domian kam das nicht gestern erst. Man fragt mich gerade, wer ich bin. Darf ich meinen Twitter-Namen sagen? Ja, von mir aus, mir ist es völlig wurscht. Ich bin das kleine Scheusal. Das kleine Scheusal. Genau. Das ist verrückt. Ich finde es absolut verrückt. Da gibt es ja verschiedene Medien, die gleichzeitig dann agieren. Ne? Hier ist das Radio, hier ist das Fernsehen, da ist das Internet, da ist Twitter, da sind andere Plattformen. Und so sind immer mehr Menschen miteinander in Kontakt und immer mehr miteinander vernetzt. Ja, es ist wunderbar. Ich liebe das Web 2.0. Und du machst das, du bist jede Nacht dabei auch? So gut wie, ja. Also außer wenn ich richtig früh raus muss. Aber normalerweise bin ich immer dabei. Was machst du beruflich? Ich bin Freiberufler, wie ganz viele Twitterer. Ah, ja. Wir können die Zeit selbst einschalten. Was heißt Freiberufler? Ich bin tatsächlich selbstständig, kleiner Selbstständiger und bin was wie Kommunikationstrainer, Texter, sowas, was andere Leute da tun. Verstehe. Dann sag mir doch mal, was auch so an kritischen Sachen über uns hier gesagt wird bei euch. An kritischen Sachen lese ich hier gerade, Katrin verbraucht Sendezeit, die man mit Hackfleisch füllen könnte. Also tatsächlich warten wir Nacht für Nacht auf bizarre Kuriositäten. Ach ihr, ihr seid nur sensationshungrig. Genau. Mann. Mitunter. Also ich habe hier eben auch sowas gelesen wie, lass mich kurz schauen, ob ich finde. Nein, ich finde es gerade nicht. Ihr Spanner, weil wir eigentlich auch in jedem Gespräch darauf warten, dass du die Sexfrage stellst, die du ganz häufig stellst. Wie ist die Sexfrage? Hattet ihr Sex oder... wo hattet ihr Sex? Ja. Oder je nachdem. Ja, aber natürlich. Es interessiert uns ja alle und dich auch. Ja, selbstverständlich. Ja. Wir freuen uns immer. Wir sind traurig, wenn du nicht fragst. Ja, immer passt es ja nicht. Immer kann ich das ja nicht fragen. Wann hattest du deinen letzten Sex? Lass mich kurz überlegen. gestern oder vorgestern? Hey, gestern oder vorgestern? Hast du einen festen Partner? Ja, hab ich. Ja, dann ist das ja. Und es läuft alles gut im Bett. Ja, der macht seine Sache ordentlich. Ja, gut, dann haben wir das auch schon mal geklärt. Genau. Ich muss immer schmunzeln mit dem Hackfleisch. Das ist, ich habe es ja hier auch schon, ich glaube, einige Mal gesagt. Das ist großartig. Diese Story, die ist 15 Jahre oder 14 Jahre alt. Richtig. Hier hat auch eben jemand geschrieben, Domian, war das nicht das, wo früher mal die Hackfleisch kam? Ja, und das ist so eingebrannt bei den Leuten, das ist unfassbar. Das ist wirklich unfassbar. Ich bekomme gerade eine Nachricht, das hatte ich mir sogar vorgenommen, dir zu sagen, die Victoria Hamburg, ich schätze sie sehr, die twittert jede Nacht darüber, dass du immer dasselbe Hemd trägst. Das stimmt überhaupt nicht. Zumindest, nein, immer wenn sie zuschaltet natürlich. Ach so. Gestern schrieb sie, FIFA, Domian trägt ein anderes Hemd. Ich trage jeden Abend ein anderes Hemd. Aber ich habe natürlich nicht so viele Hemden, dass ich jeden Tag das ganze Jahr über ein anderes Hemd anziehe. Wäre auch bescheuert. Die werden gewaschen, gebügelt. Auch immer ein bisschen rosa. Vielleicht wirkt es deswegen immer recht ähnlich. Das ist jetzt ganz weiß. Seht ihr das? Also bei mir bist du rosa. Ach, das ist verrückt. Nee, es ist wirklich ein ganz schneeweißes Hemd. Verrückt. Es liegt vielleicht irgendwie auch hier an der Beleuchtung. Ja, Mensch, Katrin, da wollen wir nicht so viel Sendezeit, wie gerade jemand richtig, da... Nee, Mensch, Platz für Hackfleisch, ganz genau. Ich hatte auch gesagt, ich lasse mich nicht abwimmeln, ich erkenne, wann Schluss ist und ich verabschiede mich freundlich und mit den besten Grüßen. Mensch, wie ein Profi. Wie ein Profi. Nicht wahr? Ich danke dir, finde ich sehr interessant und einen Gruß an die Twitter-Gemeinde. Wir freuen uns sehr. Ja. Alles Liebe, alles Gute, Katrin. Tschüss. Ciao. Tschüss. So, vom Twitter kommen wir zu Anita. Und Anita ist 59. Guten Morgen, Anita. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Anita. Was geht's denn bei dir? Um gleich mal die Antwort vorwegzunehmen, ich hatte 11 Jahre keinen Sex. So. aber deshalb rufst du nicht an. Nein. Nein. Okay. Ich rufe an wegen deinem eigentlichen heutigen Thema. Ah, also 2010, was du dir vorgenommen hast. Mhm. Was du dir wünschst. Ja, das und es bereits fast in die Tat umgesetzt habe. Erzähl. Ich werde wieder in die Dominikanische Republik gehen, in der ich schon mal 6 Jahre gelebt habe. Ach, was hast du da gemacht? Gearbeitet. Als was? Als Tourenverkäufer an der Rezeption im Hotel. Ja. Als Bedienung. Ja. Alles, was eben so kam. Das ist ja nun jetzt nicht die direkt betroffene Krisenregion, aber Haiti liegt ja nun gleich daneben. Das ist ja das Nachbarland auf der Insel. Ist klar. Das erschreckt dich nicht, dass vielleicht auch dort ein solches Unglück passieren könnte? Nein. Nein. Im Gegenteil, vielleicht kann ich dir noch helfen. Ja. Du hast doch schon 6 Jahre gearbeitet, mal. Und wie lange bist du jetzt schon wieder in Deutschland zurück? In Jordan bin ich 11 Jahre wieder. Ach so. Wir waren damals von 93 bis 98 mit meinem italienischen Mann da. Ja. Und wären wahrscheinlich heute noch da, wenn er nicht krank geworden wäre. Ah ja. Wirst du alleine wieder runtergehen oder mit einem... Sicher? Also nicht mit deinem... Den Partner gibt es nicht mehr. Nein, nein. Er ist an Krebs gestorben. Ah ja, ja. 99 in Italien, in seiner Heimat. Mhm. Und ich bin dann nach Deutschland zurück und habe eben wieder gearbeitet, damit ich noch ein bisschen Rente eingefahren habe, ne? Ja. Obwohl ich dann heute in EU-Rente bin, durch Krankheit bedingt, aber... Das war eben auch mein Entschluss. Was soll ich hier auf der Couch versauern? Ja. Ich gehe lieber dahin zurück, wo die Menschen noch Lebenslust haben. Darauf wollte ich jetzt gerade hinaus. Was zieht dich dorthin? In die Dominikanische Republik? Ja, einfach diese, es hört sich so simpel an, ne? Diese Leichtigkeit des Lebens. Mhm. Vor allen Dingen weiß ich jetzt, ich muss kein Geld mehr verdienen. Ich habe meine Rente. Ja. Ist zwar nicht viel, aber ich weiß, in Deutschland komme ich damit knapp aus. Mhm. Und dort werde ich gut leben. Ach so, das heißt, du willst gar nicht dort arbeiten, sondern dort sein. Nein, nein. Ah, ich verstehe. Und das erstmal unbegrenzt. Ja, also erstmal, ich kann sogar Geld sparen, ja, nach meiner ganzen Kalkulation, weil ich habe ja auch schon Unterkunft gefunden bei einer deutschen Frau, ja, die da ein Haus führt. Ja. Also das heißt Haus führt, was ein Blödsinn, aber Vermieterin, ne? Ja, ich verstehe schon. Also ich meine mit unbegrenzt, dass du erstmal sagst, ich gehe runter und ich bleibe erstmal, solange ich Lust habe. Ja, ja, das schon, aber ich möchte sparen von meiner Rente, damit ich wenigstens einmal im Jahr meinen Sohn besuchen kann mit seiner Familie. Ach so, dann sollst du zurück nach Deutschland gehen. Ja. Verstehe. Damit ich immer die Möglichkeit habe, von mir aus, ohne Hilfe von außen oder von meinem Sohn, das eben selbst zu finanzieren. Aber das ist ja nun doch ein großer Schritt. Du sagst das Stichwort, du hast einen Sohn hier, du hast Verwandte, du hast Freunde hier. Mhm. Ich gehe mir davon aus, dass du dort unten kaum mehr Bekannte hast. Die Zeit ist ja nun schon, das ist ja nun viel Zeit ins Land gegangen seitdem. Das ist richtig. Es gibt noch Leute, die da leben, das weiß ich. Mhm. Aber mit denen habe ich eigentlich keinen Kontakt. Und den Kontakt, den ich jetzt aufgebaut habe, beziehungsweise wo ich jetzt hingehe, im Norden der Insel. Das ist eine deutsche Frau, die ist 66, die kenne ich überhaupt nicht, eben nur jetzt über E-Mail und Bilder. Ja. Und das ist nicht die Gegend, in der wir vorher gelebt haben. Mhm. Wir waren vorher in Punta Cana, das ist mehr im Osten, ne? Aber ist das doch ein Sprung auch ins kalte Wasser, ne? Das kann, nee, gar nicht. Nee, kann das nicht sein? Ich kann die Sprache und was sowas, spricht, was, ich Angst was spricht man da? Spanisch oder? Ja, sicher. Ja. Habe ich ja damals gelernt. Ja. Sicher, musst du auch, gestimmt. Wenn du natürlich, sagen, also ohne Sprachkenntnis in so ein Land zu gehen, ist Dummheit. Und du hast nicht die Sorge, dass du dann doch Heimweh zu deinen Lieben hier in Deutschland hast? Nee. Das nicht? Weil ich weiß, dass ich hier vereinsame. Ja. Ich lebe hier 300 Kilometer entfernt von meinem Sohn. Ja. Er hat jetzt gerade Zwillinge bekommen mit seiner Frau. Und da bin ich ja erstmal, natürlich ist die Mutter da, schön, ne? Kann man anrufen, hallo? Aber tut das nicht ein bisschen weh, dann von den Enkelkindern, die nur gerade frisch da sind, sich dann zu entfernen, sofort wieder? Ach, dumm, Jan. Das sind jetzt Babys. Mhm. Die schlafen und essen ein Jahr lang, bis sie überhaupt mal irgendwie ja, mal gut. was von sich geben oder, ne? Ja. Und dann sehe ich sie schon wieder Weihnachten. Ja. Also du meinst dann die Besuche, das langt dann auch. Ja, ja, ich denke schon. Ja. Weil zum Beispiel die Eltern meiner Schwiegertochter leben in Russland. Mhm. Und die sehen sich auch nur alle 2-3 Jahre. Mhm. Mhm. Gibst du denn, wirst du hier alles aufgeben, deine Wohnung? Ja. Alles. Also da machst du dann auch... Habe ich schon alles gekündigt. Ah ja. Wie geht das? Nimmt man da Möbel mit runter oder? Nein, gar nichts. Nee, man nimmt ein paar Koffer mit und das war's dann. 3 Koffer. Das ist ein Rucksack. Auch eine faszinierende Vorstellung. Man löst so alles auf, diesen ganzen Tand, den man so um sich herum geschart hat in all den Jahren. Gerne. Weg damit und hat ein paar Koffer und auf in ein neues Leben. Genau. Finde ich faszinierend. Und ich fühle mich total gut und frei, seitdem ich diesen Entschluss wirklich gefasst habe. Ja. Nun höre ich immer wieder mal von Leuten, die... auch von Rentnern, die sagen, wir sind jetzt Rentner und jetzt ziehen wir nach Griechenland oder irgendwo hin, ins ferne Ausland. Dann kommt immer gleich so auch das Thema auf, ja, aber was ist, wenn ich mal krank werde? Da gibt es nicht so eine gute medizinische Versorgung wie in Deutschland oder wie in Europa. Das ist doch vollkommener Quatsch. Ist Quatsch. Ja, natürlich. Ich habe da Sachen erlebt, also ich war selbst mal im Krankenhaus mit Salmonellenvergiftung. Mhm. Aber das ist ja nur eine ganz harmlose Sache da, ne? Mhm. Aber die Ärzte dort haben in Amerika studiert. Ja. Wir leben ja dort nicht im Busch oder was? Ja. Ne? Nein, das natürlich nicht, aber da gibt's allein in Europa gibt es schon eklatante Unterschiede, wenn sie... Sicher. Ja. Und ich meine, wenn jetzt was irgendwas Schwerwiegendes wäre, zum Beispiel, ich habe meinen Fuß voll auf Metall, weil mein Sprunggelenk kaputt ist. Ja. Ja gut, meine Krankenversicherung in Deutschland läuft ja weiter. Ja, du hast recht. Ja? Dann kann man. Ich hab ein Rückflugticket, ich kann zurück. Genau. Ich hab das alles gut organisiert. Ich bin jetzt nur sehr vage informiert über die politischen Verhältnisse auf der Dominikanischen Republik. Ich glaube, die sind nicht so dolle, ne? Naja. Also wir können da nicht von einer Demokratie reden. Präsidiale nennt sich das. Mhm. Wie gehst du denn damit um, dass du eigentlich einer... eher Diktatur lebst. Nein, es ist keine Diktatur. Es ist keine präsidiale Demokratie. Ah ja, das heißt, das ist okay für dich. Ja, klar. Ich meine, ich kenne das aus 6 Jahren Leben dort. Ja. Ich weiß, was da abgeht. Ja. Wenn du zum Beispiel die Residenz ja beantragst, ne? Mhm. Wenn du dann nicht weißt, mit welchem Anwalt du zusammenzuarbeiten hast, dann wirst du erstmal über den Tisch gezogen. Mhm. Aber das findet man raus im Laufe der Zeit. Ja. Und du hast auch keine Sorge, dass du da Langeweile haben wirst? Mit Sicherheit nicht. Die habe ich hier in Deutschland, weil ich hier nur alleine bin. Was hast du dann vor, dort unten zu tun? Also vor allen Dingen ganz nach an der Luft sein, schwimmen, Radfahren, Sprachen weiter studieren und mich mit den Leuten da unterhalten. Ja, die Witterungsverhältnisse sind ja, soweit ich weiß, rund ums Jahr immer gut, ne? Immer oder? Gut, ja. Ja, immer warm und... innerhalb von einem Jahr ungefähr verlierst du 20 Kilo. Weil? Weil Klima, Essen... Ach so, deshalb, ja, klar. Alles anders ist, ja, ne? Ja. Gut, die habe ich jetzt gerade wieder nötig. Nach 11 Jahren habe ich 85 Kilo. Dort bin ich weg mit 65. Mhm. Kannst du dir vorstellen? Also, das finde ich wirklich eine tolle Sache, wenn man jetzt bis 59 nochmal sagt, ich mache nochmal so einen einschneidenden Schnitt in mein Leben, meinen Lebensweg und knüpfe da auch an etwas an, was du schon vorher erlebt hast. Ich finde das super. Für wann ist es jetzt geplant genau? Also der Abflug ist Mitte bis Ende März geplant. Ah ja. Mhm. Und du hast gerade das aufgegriffen, als ich sagte, dass die schwere Katastrophe gleich nebenan passiert ist. Das wäre für dich auch durchaus denkbar, da dann auch irgendwie zu helfen oder dich irgendwie zu engagieren. Auf jeden Fall, wenn ich da was machen könnte und soweit ich das schon mitbekommen habe, meine Vermieterin dort ist ja wie gesagt eine Deutsche, sie ist 66 und lebt schon Jahre dort. ich glaube, die ist auch sehr engagiert und da können wir schon irgendwas machen. Super. Also, Anita, ich finde das ganz toll, muss ich nochmal sagen, und wünsche dir wirklich alles Gelingen und alles Glück der Welt, dass du dich richtig wohlfühlst dort unten und dass du es nicht bereust, dass du untergegangen bist. Ja, mit Sicherheit nicht. Mit Sicherheit nicht. Ich habe ein ganz gutes Gefühl. Ich merke das. Also du bist ja absolut überzeugt von der ganzen Angelegenheit. Ja, klar. Sehr gut. Toi, toi, toi, sage ich. Und alles Gute von Herzen. Ich danke dir vielmals und vielen Dank an dein Team. Die sind alle sehr nett. Sehr gerne. Und die Sendung ist natürlich super, ne? Das würde ich sie nicht jeden Abend gucken. Vielen Dank, Anita. Ich richte es auch an die Kollegen aus. Vielen Dank. Und ich hoffe, dass ich sie dort auch sehen kann. Irgendwie über Satellit oder so. Ja, über das Internet kannst du uns hören. Das ist ja kein Problem. Okay. Ja, okay. Alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. So, Tamara, 23. Guten Morgen, Tamara. Hallo. Hallo, Tamara. Und was geht's bei dir? Ja, ich wollte über meine Adoption sprechen. Ah, was war da los? Ja, ich bin mit 2 Jahren von meinen jetzigen Eltern adoptiert worden und bin ein bisschen aufgeregt. Sag mal, du bist vor 2 Jahren oder mit 2 Jahren? Mit 2 Jahren. Mit 2 Jahren, genau, natürlich, ja. Also vor 21 ja. Jahren bin ich mit meiner Zwillingsschwester zusammen adoptiert worden. Mhm. Und jetzt vor ein paar Monaten hat meine Zwillingsschwester unseren Erzeuger gefunden und hat jetzt den Kontakt hergestellt. Ja. Machst du, eine kleine Bitte, ich bin etwas irritiert, den Ton ganz weg? Oh, ja, den Ton. Ich muss immer die Fernbedienung haben. Ja, das klingt immer so merkwürdig. Ja, Entschuldigung. Die Zwillingsschwester hat den Erzeuger gefunden. Genau. Wie hat sie ihn gefunden? Sie hat im Internet unseren, also wir haben noch einen leiblichen Bruder. Mhm. Und der ist ein Jahr älter, der ist bei unserem Erzeuger geblieben. Mhm. Und den hat sie im Internet wiedergefunden. Ja. Und dadurch hat sie dann halt auch den Kontakt zu unserem Erzeuger gekriegt. Achso, da gab es dann auch Verbindungen wieder zwischen denen und. Ja, weil er ist ja bei ihm aufgewachsen. Ja, ja. Ja. Du sagst so unseren Erzeuger. Das Wort ja. Vater geht ja nicht so über die Lippen. Nein, das ist kein Vater ja. für mich. Weil mein Vater ist mein Vater, wo ich jetzt, mit dem ich aufgewachsen bin. Mhm. So, das sind meine Eltern. Jetzt hat deine Schwester hat diesen Mann ausfindig gemacht. Genau. Und wie geht's jetzt weiter? Ja, also sie hat sehr viel Kontakt zu ihm. Mhm. Und haben die sich auch schon getroffen? Die haben sich schon ganz oft getroffen. Ach so. Also sie war schon ein paar Mal da. Ja. Und er war auch schon einmal bei ihr. Und da habe ich ihn dann auch getroffen. Und also da haben wir dann ein Treffen verabredet. Ja. Und wie war das? Sehr gezwungen. Sehr gezwungen? Also, ja, das war irgendwie sehr merkwürdig. Also sie war mit ihrer Freundin, Erzeuger, deren von ihm die Frau mhm. da und ich bin dann mit meiner Freundin dahin gekommen und das war alles so merkwürdig. Mhm. Hast du denn, ich meine, wenn man adoptiert wurde, hat man dann ja auch oft so die Sehnsucht zu wissen, wo sind meine Wurzeln? Was ist, genau. was ist damals geschehen? Was ja. ist mit meinen leiblichen Eltern? Wir haben noch gar nicht über deine leibliche Mutter gesprochen. Ja, von der weiß ich so gut wie gar nichts. Aber also, das hättest du ihn ja fragen können. Ja. Oder deine Schwester könnte ihn das fragen. Ja, also ich habe ihn gefragt, ich wollte auch was wissen darüber und er hat dann immer gesagt, das ist nicht der passende Rahmen dazu. Ach so. Und hat daher nichts erzählt. Okay, das war vielleicht dieses einmalige Treffen, als du ihn gesehen hast, war vielleicht nicht der passende Rahmen. Aber deine Zwillingsschwester, die hat ihn doch nur schon öfters gesehen. Und ja, also sie erzählt mir aber leider auch nicht wirklich viel. Also wir haben nicht das beste Verhältnis, sag ich mal. Ach, das ist aber ungewöhnlich, ne, für Zwillinge? Ja, aber wir sind ganz verschieden. Ach so. Also, Also du weißt gar nicht so um die Umstände, warum ihr damals weggegeben wurdet. Ja, also nur so ansatzweise. Also irgendwie, dass die, also sie waren halt auch noch ziemlich jung, hatten ja schon ein Kind und waren wohl überfordert. Also das ist das, was ich weiß. Gut, damit kann man jetzt gar nichts anfangen, waren überfordert. Warum, ja, warum wieso und hätte man da nichts machen können? Genau, das ist eine doofe Aussage, finde ich. Ja, finde ich auch, damit kann man gar nichts, die sagt gar nichts aus. Nee, nicht wirklich. Ja, und das Hauptproblem momentan ist auch, dass meine Schwester psychisch so ein bisschen sehr labil ist. Also das fing schon in der Pubertät an, wegen der Adoption hat sie so Probleme gehabt und wollte immer unbedingt wissen, was ist. Und ja, ist dadurch auch zum Ritzen gekommen und in die Klinik und also ist ganz extrem mit ihr. Hast und du auch immer noch. Also hast du denn den Eindruck, dass ihr der Kontakt jetzt gut tut zu dem Erzeuger? Nein. Nein? Nee, ich glaube nicht. Gut. Weil er ist auch so, hat schon eine Vorstrafe irgendwie, also wegen, nicht wegen jetzt was Schlimmem, aber trotzdem, also er ist halt mit der Polizei auch im Kontakt gewesen. Mhm. Und ich denke, das ist dann nicht so der beste Umgang. Wohnt dieser Mann von dir, beziehungsweise von euch, weit weg? Ja, 300 Kilometer ungefähr. 300? Ja. Ja. Nun hast du ihn einmal gesehen. Möchtest du ihn nochmal sehen? Da bin ich mir nicht sicher. Also eigentlich, also schon einfach, weil ich gern wissen will, was damals war. Mm-hmm. Also wir halten mal fest, der Mann ist ja im Prinzip suspekt oder sogar ein bisschen unsympathisch. Ja. Kann man das so sagen? Das kann man so sagen. Also er ist sehr aufdringlich. Auch ich habe ja mit ihm so im Internet ein bisschen Kontakt. Mm-hmm. Und also schreibe mit ihm und also da schreibt er dann auch rein, ich hab dich lieb und bin so froh, dass ich dich wieder hab. Und wo ich dann denke, er kennt mich ja gar nicht. Mm-hmm. Das ist ein bisschen viel am Anfang, ne? So eine Aussage. Ja, und ja. Unten drunter dann lieben Gruß dein Papa. Habe ich dann zurückgeschrieben, du bist nicht mein Papa. Diese erste Minute des sich Gegenüberstehens, wie war es? Ja. Nimmt man sich da in den Arm oder steht man einfach so da? Und da war ich, wusste ich auch nicht so genau. Ich habe ihn dann einfach in den Arm genommen. Aber auch nur ganz kurz. Also es ist wirklich schade, dass du mit deiner Schwester kein gutes Verhältnis hast. Sonst könntet ihr beide das ja gemeinsam handeln und regeln, wie das, wie man da weiter vorgeht. Ja, das ist schon schade. Aber also sie ist halt, hat eine ganz komische Einstellung zum Leben und das passt alles nicht. Mhm. Also arbeiten muss man ja nicht, weil man bekommt ja Kindergeld und wenn kein Kindergeld, dann bekommt man Hartz IV und also so eine Einstellung hat sie halt. Ach so, also ihr seid ganz andere Typen vom Charakter her. Mhm. Genau. Wenn du aber sagst, was du gerade ja so formuliert hast, der Mann interessiert mich eigentlich nicht so, aber mich interessiert meine Vergangenheit. Ich möchte alles wissen, was damals war. Ja. Dann wäre das ja Grund genug, schon dann nochmal auf ein Treffen sich einzulassen, oder? Das möchte ich ja auch, aber also er möchte halt, dass ich dann zu ihm komme. Mhm. Und mir wäre es lieber, er würde hierher kommen, weil hier ist meine Umgebung und da bin ich ihm dann irgendwo ausgeliefert. So. Ja, aber du hast nicht Angst vor ihm? Ja, so ein bisschen. Doch, hast du. Ja, also er sieht mit Tattoos und er sieht auch echt ein bisschen gewalttätig aus. Ich glaube nicht, dass er das ist, aber... Mhm. Ja gut, das muss man ernst nehmen. Also das muss man einfach ernst nehmen, ob das nur gerechtfertigt ist oder nicht. Ja, ja. Dann schlag das doch nochmal vor, dass er dann doch dahin kommt, wo du wohnst. Genau. Wenn ihm signalisiert er denn, dass er ein Interesse daran hat, den Kontakt weiter aufzubauen mit dir? Weiß ich nicht. Also er schreibt ja auch teilweise dann gar nicht. Und wenn ich ihn dann schreibe, warum meldest du dich nicht, hast du kein Interesse, dann kommt er doch, aber ich habe auf deine Antwort oder auf dein Schreiben gewartet, also das ist komisch. Weißt du, vielleicht ist das mit dieser Schreiberei auch irgendwie gar nicht so gut. Wäre es nicht klüger, wenn ihr ab und zu mal einfach telefoniert? Das ist dann doch schon ein bisschen eine intensivere Kommunikation als diese Schreiberei. Ja, also ich habe ja auch schon mit ihm telefoniert und da hat er auch so, also er fragt dann auch so komische Sachen am Telefon und er tut dann so auf Papa irgendwie. Mhm. Das ist er für mich nicht. Und beim Schreiben, da habe ich dann ja wesentlich einen besseren Abstand. Ah, ich verstehe. Da kannst du die Grenze besser ziehen, als wenn er dir da nah am Ohr hängt und da auf Papa soll. Ja, weil ich bin dann immer lieb und kann nicht wirklich. Was sagt denn eigentlich dein Vater und deine Mutter, die, so nennst du ja deine Adoptiveltern, was sagen die zu diesem merkwürdig sich da entwickelnden Kontakt? Sie wissen da nicht wirklich von. Also sie wissen zwar, dass wir ihn per Internet gefunden haben oder meine Schwester, aber sie wissen auch nicht, dass ich ihn getroffen habe, weil das mag ich dir nicht so gern sagen. Warum? Weil ich da ein schlechtes Gewissen habe. Ach was. Ja, es ist völlig bescheuert. Also ich bin fast sicher oder ich hoffe es. Du sagst, du hast ein gutes Verhältnis zu deinen Eltern. Ja, doch. Dass sie das verstehen werden und verstehen müssen. Die würden das auch verstehen. Meine Mutter arbeitet selbst beim Jugendamt und hat da genug mit zu tun eigentlich. Dann kennt sie das ja alles, ja. Ja, aber weiß ich auch nicht. Ach, ich würde es irgendwann mal erzählen. Das ist nicht gut, das ist ja schon eine sehr, sehr wichtige Sache für dich und dein Leben. Ja. Und wenn du das dann verheimlichst vor deinen Eltern, zu denen du einen guten Kontakt hast und die du liebst, ist das nicht gut. Nee. Vielleicht tut es dir sogar gut, die Lage mit denen zu besprechen und so deinem Herzen nochmal ein bisschen Luft zu machen, wenn es irgendwie wieder nicht geklappt hat oder wenn das merkwürdig war, das Gespräch oder das Schreiben, wie auch immer. Ja, da habe ich eher meine Freunde, mit denen ich da drüber spreche. Naja, also wie auch immer. Ich würde es an deiner Stelle auch vorsichtig noch ein bisschen forcieren, aber dann soll der Typ zu dir kommen. Ja. Damit du rauskriegst, was da geschehen ist. Und ich würde ihn nicht nochmal davon kommen lassen, von wegen, das ist nicht der richtige Rahmen. Ja. Dann ist das jetzt der Rahmen, Punkt aus. Ich möchte es gerne wissen. Wenn dir an mir gelegen ist, dann sage mir die Wahrheit, was damals war. Ja. Das würde ich fordern. Das ist auch dein gutes Recht, finde ich. Ja, ich würde versuchen. Ja. Liebe Tamara, alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke fürs Gespräch. Alles Gute, sehr gerne. Auf Wiedersehen. Ja, danke. Tschüss. Und um 1.42 Uhr und 30 Sekunden begrüße ich herzlich die Tia. Tia ist 29. Hallo. Hallo. Hallo Tia. Hallo. Um was geht's bei dir? Es geht um meinen Sohn, der ist 8 Jahre alt. Mhm. Und der hat schon seit einem Jahr geäußert, dass er nicht mehr leben will. Ach. Und warum? Ja, er sagt, er passt nicht in diese Welt und sagt, wir können das nicht verstehen, er passt hier einfach nicht rein und der Junge ist 8 Jahre alt. Ja. Der Junge ist gesund, körperlich gesund? Ja. Mhm. Also total gesund, absolut fit, vital, ja. Und ein 8-jähriger Junge sagt, ich passe hier nicht in diese Welt hinein. Ja. Das ist ja fast schon gruselig, wenn man das hört. Ja. Ja. Was, dann stehst du doch da und fragst ja, warum denn nicht? Und was sagt er dann? Also es hat mich auch lange echt verzweifeln lassen. Ich habe da auch viel versucht oder wir haben da viel versucht als Eltern. Und was er sagt ist, dass er halt einfach nicht in diese Welt passt und er total unglücklich ist. Und aber warum? Kann man das herausbekommen? Also er ist jetzt seit 2,5 Wochen in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, weil wir das einfach auch zu Hause nicht mehr handeln konnten. Mhm. Wir uns viel Mühe gegeben haben, also ganz viel mit ihm gemacht haben und ihm wirklich viel Liebe gegeben haben, aber es einfach nicht mehr ausgereicht hat. Und wir in der Kinder- und Jugendpsychiatrie uns irgendwann gemeldet haben und hier haben wir ihn halt direkt aufgenommen. Ich komme nochmal auf meine Frage zurück. Mhm. Hast du ansatzweise eine Antwort aus ihm herausbekommen, warum er glaubt, nicht in diese Welt zu passen? Nee, nicht so richtig. Also er hat keine Freunde und er hat auch tatsächlich keine Freunde. Das ist so. Ich wollte das genau mich gerade fragen. Ist er einsam? Ist er alleine? Kommt er in der Schule nicht mit? Hat er Angst vor irgendwas? Also in der Schule kommt er sehr gut mit. Er ist halt auch sehr klug. Also er ist schon überdurchschnittlich intelligent. Ist vielleicht auch das der Grund, weswegen er alleine ist, weil er keine Menschen auf Augenhöhe, also Kinder auf Augenhöhe hat? Ja, schon, glaube ich. Also es ist schon ein Problem, glaube ich, so dass er halt irgendwie mit Gleichaltrigen nicht so wirklich gut zurechtkommt. Mhm. Aber er interpretiert auch in Gleichaltrige immer irgendwie total viel rein, was so gar nicht da ist bei denen, glaube ich. Die spielen einfach noch viel und er glaubt halt, dass sie alles Mögliche denken und fühlen, was er fühlt und denkt, aber das denken die und fühlen die halt nicht. Und deswegen tut er sich so schwer damit, mit denen irgendwie zurechtzukommen. Vielleicht ist es ein ganz hochbegabtes, intuitives Kind. Ja. Also er ist auf jeden Fall sehr intelligent und er ist auch sehr sensibel. Und ich glaube, das macht es ihm einfach auch schwer im Leben, ja. Wie alt war er, als er das zum allerersten Mal geäußert hat? 7. 7? Mhm. Und vorher lief alles so relativ normal? Nee, auch nicht. Also es war schon immer schwierig. Also davor hatte er Panikattacken, 2 Jahre lang ungefähr, dass er halt immer meinte, er müsste brechen und hat halt irgendwie so Brechengefühle, hat er das mal genannt, dass er dachte, er müsste sich übergeben und hat halt irgendwie Panik. Mhm. Ja, und er ist jetzt eben in dieser Kinder- und Jugendpsychiatrie und die haben mir heute gesagt, dass es irgendwie zum größten Teil an mir liegt. Mhm. Und das ist irgendwie ziemlich harter Tobak. Ja, natürlich, das trifft einen sehr. Ja. Also ich habe mir unglaublich viel Mühe mit ihm gegeben. Und das glaube ich. Kurz nur vorab gefragt, vorher gab es noch keine psychiatrische Behandlung, bevor er jetzt in die Psychiatrie gekommen ist. Doch, also ambulante. Ambulante, das gab es schon, aber das hat nicht viel gebracht. Anscheinend nicht, nein. So, jetzt hat dir heute ein Arzt gesagt, dass es an dir liegt. Gut, das kann ein Arzt natürlich sagen, aber er darf dich damit ja auch nicht alleine lassen. Wie meint er das? Die meinen, dass die Traumata, die ich erlebt habe in meiner eigenen Kindheit, ich unterbewusst an ihn weitergegeben habe. Welche Traumata hast du erlebt? Ja, meine Eltern haben uns schrecklich behandelt. So. Was heißt das? Ja, die haben uns geschlagen, gequält, Freude dabei empfunden und... Freude dabei empfunden? Ja, das war schon echt schrecklich. Aber ich habe mir auch immer gedacht, naja, es gibt Menschen, die waren im Krieg und die haben es auch überlebt und... Wie haben denn deine Eltern dich, deine Geschwister, wie viele Geschwister hattest du? Hast du? Fünf. Wie haben die euch denn gequält? Eigentlich nur mein Bruder und mich, also zwei von uns, nur mich und meinen Bruder, der zwei Jahre älter ist. Mein Bruder haben sie eingesperrt jahrelang und ja, sie haben uns geschlagen. Die haben den Bruder jahrelang eingesperrt? Ja, also überwiegend haben sie ihn einfach eingesperrt. Der war nicht in der Schule? Doch, das schon, danach musste er halt wieder in sein Zimmer und wurde halt abgeschlossen. Der konnte nicht mehr auf Toilette gehen oder so. Das musste er alles in dem Zimmer machen. Was hat man mit dir gemacht? Ja, die haben uns geschlagen und ein Kellerloch eingesperrt und wie man halt so, was man so machen kann. Unsere Geschwister mussten uns schlagen, also es war so. Ich glaube, heute würde man uns helfen. Damals war das, glaube ich, einfach noch nicht so. Ne? Das hast du und habt ihr das hast du deine ganze Kindheit ausgehalten? Bis zu welchem Alter? Mit 13 bin ich das erste Mal weggelaufen. Ja. Und bist dann aber wieder zurückgekommen in das Elternhaus? Ja. Ja. Und wann hast du das Elternhaus dann ganz verlassen? Mit 16. Ah. Und bist dann wohin gegangen? Dann habe ich mal hier, mal da gewohnt. Also ich hatte eigentlich keine wirkliche Bleibe. Und mit 17 hatte ich einen Freund und mit dem bin ich dann zusammengezogen eben. Also bei ihm bin ich mit eingezogen dann. Und bist dann ja auch relativ früh schwanger geworden mit 20. Ja. Noch eine Frage zu deinen Eltern. Das ist ja nun so sehr lange alles in Ordnung nicht her. Du bist keine Frau von 40, 50, sondern du bist 28 erst. Hast du im Nachhinein irgendetwas unternommen gegen die Eltern? Hast du sie angezeigt? Im Gegenteil, ich kümmere mich sogar um meine Eltern mittlerweile. Sind die krank? Meine Mutter ist natürlich psychisch sehr krank, sonst hätte sie das ja alles wahrscheinlich auch nicht so gemacht. Und ich kümmere mich halt um sie, weil es ihr so schlecht geht irgendwie. Ja. Also seelisch schlecht geht. Mhm. Und der Vater? Ja, der ist halt, weiß ich auch nicht. Also der ist aber noch fit und... Mein Stiefvater auch, also. Ach so. Ja, aber für mich schon eigentlich mein Papa, weil mein Vater früh gestorben ist. Den besuchst du auch und dann gehst du öfters hin und redest ganz normal mit denen, obwohl die... Nee, also mein Vater kann nicht so normal reden. Das geht irgendwie nicht, weil, weiß ich auch nicht. Da habe ich einfach eine Riesensperre irgendwie mit dem zu reden, weil der immer so streng war und nie da war und... Ja. Bist du selbst irgendwann in psychiatrischer Behandlung gewesen? Also ich bin jetzt seit einem Jahr in psychologischer Behandlung Woher wussten die in der Jugend oder Kinderpsychiatrie überhaupt von deiner Geschichte? Die fragen das, also die fragen ja irgendwie die Familiengeschichten genau nach und dann haben sie halt gefragt, wie es bei mir zu Hause war und dann habe ich das erzählt und dadurch meinen die eben, dass ich das Trauma irgendwie an Erik, also an meinen Sohn weitergegeben habe. Das kann ich natürlich null beurteilen. Das ist ja ganz klar. Mich würde es nur schon stutzig machen, wenn jemand das sagt. Und so als Laie würde man ja denken, ja vielleicht ist ja sogar etwas dran. Du machst das natürlich nicht mit bösem Willen, um Gottes Willen. Du wirst dein Kind über alles lieben. Ja, ich habe mir so viel Mühe gegeben. Das glaube ich. Vor allen Dingen aufgrund deiner schlechten Erfahrung wirst du gedacht haben, mit meinem Kind darf all dieses nicht passieren. Ja, ja. Aber dennoch kann es ja vielleicht sein, dass da Dinge unterbewusst übertragen werden. Irgendetwas an Leid, an Schmerz, das du in dir trägst, das auf das Kind auch übertragen wird jetzt. Was haben die für Vorschläge gemacht in der Psychiatrie? Also die haben uns heute halt angeboten, dass er 2 Monate noch bleiben sollte, um Sozialverhalten zu lernen. Er ist da überwiegend mit Kindern zusammen, die Aggressionsproblematiken haben, die er gar nicht hat. Und wir überlegen jetzt halt, ob wir das machen, ob dass sie ihn da 2 Monate noch lassen, um Sozialverhalten mit anderen Kindern zu lernen. Und möchte er das denn? Möchte er da bleiben? Nein, also im Moment möchte er nicht da bleiben, nein. Ja. Und wir glauben auch, dass es schwierig ist. Also eigentlich wollen wir das nicht so gern. Du bist selbst in psychologischer Behandlung im Moment. Hast du schon Gelegenheit gehabt, deinem Psychologen diese Diagnose oder die Vermutung der Kollegen aus der Psychiatrie zu sagen? Nee, ich habe das heute erst erfahren. Mhm. Weil das ist ja interessant, finde ich, wenn du ihm das erzählst, wie er darauf reagiert und wie er es einschätzt. Also ich komme damit auch gar nicht zurecht. Also ich fühle mich im Moment ganz schlecht und hilflos wahrscheinlich ja, auch, ne? Mhm. Total tot von innen. Was sagt dein Partner? Der unterstützt mich schon sehr. Mhm. Ich glaube aber, dass er es nicht, also er kann es halt nicht ganz nachvollziehen, wie soll er auch. Mhm. Er hat das nicht erlebt und das kann man nicht nachvollziehen. Mhm. Also wie ich mich im Moment fühle, das kann man nicht verstehen, glaube ich. Ich habe das Gefühl, dass alles in mir stirbt gerade. Ich weiß auch nicht, also es ist alles, ich habe das echt weggepackt ganz lange und jetzt ist alles wieder da und ich stehe damit da und weiß nicht, was ich machen soll. Ist dieser Junge euer einziges Kind? Nein, wir haben 2 Kinder. Ach so, es gibt noch ein Kind. Mhm. Wie alt ist das? 2,5. Ah ja, das ist auch ganz, also relativ klein. Mhm. Ich habe ja auch den Eindruck, Tia, also nur aufgrund der wenigen Dinge, die du gerade erzählt hast und angedeutet hast, glaube ich, dass du viel, viel seelische Schmerzen hast ertragen müssen in deiner Kindheit und deiner Jugend. Mhm. Das ist so. Mhm. Und ich habe den Eindruck, dass du wirklich noch viel arbeiten musst, um das einigermaßen zu bewältigen. Mhm. Dazu gehört sicherlich auch die Tatsache, dass du so einen noch immer noch engen Kontakt oder vielleicht, ich sag mal, unkritischen Kontakt zu deinen Eltern hast. Warum das so ist? Das ist wahrscheinlich gut, denke ich. Also heute denke ich, das ist bestimmt nicht gesund, das zu tun. Mhm. Glaube ich auch. Ja. Also ich sage dir erstmal, gleich musst du unbedingt mit meiner Psychologin reden. Ich sag dir von meinem Gefühl heraus. Glaube ich, dass es gut ist, dass du viel für dich und an dir jetzt arbeitest. Mhm. Du bist ja schon auf dem besten Wege dazu. Du bist in einer Therapie. Das ist eine richtige Therapie, die du machst. Ja, eine ambulante Therapie einmal die Woche. Okay, na gut, ja. Das ist ja ein Anfang. Mhm. Wenn das vielleicht nicht reicht, dann müsste man ja auch vielleicht mal darüber nachdenken, ob man das noch ausweitet. Also im Moment habe ich das Gefühl, dass es nicht reicht. Mhm. Ich glaube, also im Moment denke ich, wenn ich das, was ich streng mich so an und wenn ich meinen Kindern trotzdem damit nichts Gutes tun kann, anscheinend habe ich das nicht getan, obwohl ich es wollte, habe ich anscheinend damit nichts Gutes getan. Also ich habe ihm nie was getan. Ich habe mich sehr bemüht um ihn, um beide. Aber wenn ich trotzdem das Ergebnis ist, was dabei rausgekommen ist, dann muss ich ja noch mehr tun. Dann hat es nicht gereicht. Ich weiß nicht. Also ja, wobei, wir setzen jetzt mal voraus, dass die Hypothese, die Diagnose der Psychiatrie stimmt. Aber ganz abgesehen davon glaube ich auch, dass du eine ganze Menge machen musst. Vielleicht ist sogar ein Klinikaufenthalt für dich auch sehr gut. Alles, was du für dich tust, tust du für deine Kinder. Mhm. Je ausgeglichener und seelisch gesünder du wirst, desto besser ist es natürlich für die Kinder. Das ist ja ganz klar, ist ja ganz logisches Gedankenmodell. Mhm. So, jetzt möchte ich, dass du mit meiner Psychologin ein Gespräch weiterführst, die mich da auch dann jetzt ganz fachkundig beraten kann. Ja. Aber es ist viel im Gang im Moment, das ist das Gute. Vielleicht ist es gut, dass du richtig aufgewacht bist und jetzt eine Entscheidung triffst, dass du noch mehr für dich machen kannst. Im Moment ist es alles schlimm und traurig, das ist mir klar, wie du es gerade geschildert hast, aber vielleicht liegt in dieser Erschütterung auch eine große Chance. Ja, stimmt. Ja. Das glaube ich, das denke ich schon, dass es wieder gut wird alles. Ja. Liebe Tia, du legst bitte auf und wir melden uns gleich wieder. Ja, ganz vielen Dank. Dora. Sehr, sehr gerne. Wir melden uns. Bis dann. Tschüss. Okay, tschüss. Ciao. Tschüss. Das war Tia. Und ich begrüße herzlich den Tom. Und der ist 48. Guten Morgen, Tom. Hallo Domian. Hallo Tom. Und was geht's bei dir? Ich habe heute schlechte Nachrichten gekriegt. Und zwar, ich hatte eigentlich so einen ganz einfachen Arbeitsunfall. Mhm. Was ist passiert? Am 11.01. Ich bin, da war bei uns in München hier tierisch Glatteis, weißt, also so, das Wetter halt, es war alles glatt. Mhm. Und ich bin in die Pause. Mhm. Und dann bin ich rückwärts über meine eigenen Schuhe gestolpert, so irgendwie. Mhm. Ja. Und das war am 11.01. Das war am 11.01. Mhm. Genau. Und wie hast du dich verletzt? Ne, ich hatte einfach irre Schmerzen in der Schulter. Mhm. Und es hört einfach nicht mehr auf. Mhm. Ja, und dann bin ich, ich musste ja zu so einem Durchgangsarzt, nennt sich das, mhm, also der für Arbeitsunfälle zuständig ist. Ja. Und dann haben die halt festgestellt, dass da irgendwas nicht stimmen kann. Und ja, da musste ich diese Woche zum CT. Mhm. Da kann man aber alles nicht genau sehen. Und heute war ich beim MRT, was nun die Schulter betrifft. Und da haben sie rausbekommen, dass ich wohl eine Verletzung an der Wirbelsäule habe. Mhm. Durch den Sturz. Eine schlimme Verletzung an der Wirbelsäule? Tja, ich bin eben nicht so unbedingt der... Also mir sagt ja keiner was richtig. Also ich weiß nur, dass es so, wie die mit mir umgegangen sind, so gehen die nie mit mir um. Normalerweise, weil ich kenne den Arzt schon seit 20 Jahren oder so. Was heißt also das? Sind die jetzt besonders freundlich oder unfreundlich? Oder die unendlich freundlich. Unendlich freundlich. Mhm. Schon du hast Angst. Ich musste überhaupt nicht warten. Also... Und was deutest du heraus, dass es etwas sehr Schlimmes ist und die entsprechend sehr freundlich dir begegnen? Mhm. Genau. Und ich muss auch überhaupt nicht, also wie gesagt, überhaupt nicht warten. Das heißt, ich komme rein und sofort ist der Arzt da, sofort sind die Leute da. Und jetzt haben sie mich nochmal zum Ganzkörper-MRT, das ist dann am Donnerstag rum. Ja, aber heute muss doch der Arzt schon etwas zu dir konkreter gesagt haben. Der hat gesagt, Sie haben eine Verletzung an der Wirbelsäule. Das hat er ja wohl gesagt. Hat er denn das ein bisschen erklärt? Das ist ja das Verrückte. Der hat das so erklärt. Er hat gesagt, das könnte etwas Schlimmeres sein, könnte aber auch nicht. Da mag ich mich jetzt auch nicht so genau festlegen. Das heißt deshalb nochmal die nochmalige Untersuchung oder eingehendere Untersuchung. Genau, und jetzt wollen sie aber komischerweise von mir ein MRT, mhm, über den ganzen Körper. Ja, und da machst du dir Sorgen? Ja, also mein Freund ist Altenpfleger, ne? Ja. Ich habe mit ihm zusammen für die Prüfung gebüffelt. Mhm. Ich weiß, dass sowas auch heißen kann, sie wollen jeden eventuellen... Ja, aber das ist doch in Ordnung. Sei doch froh, dass du so genau und so gründlich untersucht wirst. Erst wenn alle gründlichsten Untersuchungen gemacht worden sind, kann man dich ja auch effektiv behandeln. Würde ich mir jetzt erstmal nicht so ganz große Sorgen machen. Sei froh, dass du in guten medizinischen Händen bist. Dass man sich Ich würde mich gerne nochmal bei dir melden. Weil Tom, ich muss Schluss machen. Die Sendung ist vorbei. Wir melden uns gleich wieder bei dir. Bis dann. Tschüss. In der Technik, Michael Verhoeven. Morgen sind wir wieder da. Eine Radio 1 Live, eine wieder Fernsehen.